Kapitel 3 Übung D1 Hören Sie die Redemittel. Sprechen Sie die Wendungen nach. Auf Wiedersehen. Tschüss. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Möchten Sie ein Einzelzimmer? Wir möchten gerne ein Doppelzimmer. Wir haben noch Zimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? Wir bleiben 2 Nächte. Wie viel kostet ein Doppelzimmer? Das Zimmer kostet 80 Euro pro Nacht. Der Preis ist ohne Frühstück. Das Frühstück kostet 20 Euro extra. Hat das Zimmer ein Bad? Gibt es auch einen Fernseher? Ja, alle Zimmer haben ein Bad. Wir nehmen das Zimmer. Ich brauche noch Ihre Anschrift. Wie zahlen Sie? Zahlen Sie mit Kreditkarte? Wir zahlen bar. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Ihre Zimmernummer ist die 405. Schönen Aufenthalt. Dankeschön. Ich habe ein Problem. Ich brauche neue Handtücher. Das bringen wir in Ordnung. Ich möchte heute Nachmittag etwas unternehmen. Vielleicht ein Museum besuchen. Das Museum zeigt technische Erfindungen. Es hat eine Ausstellungsfläche von 50.000 Quadratmetern. Im Museum kann man Bilder von Picasso bewundern. Man findet dort viele bedeutende Kunstwerke. Ich finde moderne Kunst sehr interessant. Wann hat das Deutsche Museum geöffnet? Es hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Wann öffnet und schließt das Deutsche Museum? Es öffnet um 9 und schließt um 17 Uhr. Wie viel kostet eine Eintrittskarte? Eine Tageskarte kostet 2 Euro. Der Englische Garten bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Man kann einen Spaziergang machen oder ein kühles Bier trinken.